Hallo Nachtschwärmer, heute wird heiß. Du bist mein Lollipop. Spannung, Action. Ein Mann, der das Unmögliche möglich macht. Sehr aufregend. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Keine Regeln. Total verrückt. Kein Entkommen. Und kein Versteck in Sicht. Und totaler Blindgänger. Da wird der Faule fleißig, das weiß ich, das weiß ich. In der Nacht, da wird der Faule fleißig, das weiß ich schon lang. Dufte Songs, Nachtschwimmer, Gewinnspiele und mächtig viel Spaß. Und da ist dann noch einer. Al. Dag, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Du ziehst dir ein wahnsinniges Kleid an. Anscheinend ist er gut aufgelegt heute, da freue ich mich drüber. Al, im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. 21.12 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Immer freitags von 21 bis 1 Uhr. Ist der liebe Charlie hier bei Hitradio. Und heute ist es ja ganz besonders heiß. Starte durch in ein heißes Wochenende.

Jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Schon mal vorab die Telefonnummer 0781 504 3311 oder E-Mail studio@hitradio-ohr.de. Zu gewinnen gibt's eine Mix-CD 80er, eine Mix-CD Hip-Hop oder eine Mix-CD House. Es wird nach einem Interpreten gefragt, ein einziger. Da ist was anders reingemixt, aber ihr dürft euch nicht täuschen lassen. Ein Interpret wird gesucht. Seid ihr bereit? Läuft unser Gewinnspiel Nachtschwärmer. Und der Sänger, der gesucht wird, das ist er. Ich rauch und Feuer getrennt. Ich sitze hier und schau dir nach. Und werde warten, bis ich verbrenne. Was meint ihr? Schwierig? Ich denke nicht. Einfach näher dran. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Come on! Einfach näher dran. Einfach näher dran. I've been searching for in my life. Could you, you are my fantasy. Oh, my fantasy girl. Das sage ich auch immer zu meiner, zu der Tochter von meinem Freund Al. Die Kelly, erkennt sie? Die blonde Kelly. Al, wie sieht's aus? Danke, dass du uns eingeladen hast. Was ist das nächste, Kumpel? Eine Löwenland-Safari? Nein. Ich lade dich nicht ohne Grund ein, Al. Es geht immer wieder um deine Tochter. So clever bist du nicht, dass du das aus mir rauskriegst. Doch. Wann endlich darf ich mit deiner Tochter ausgehen? Was ist los? Wo liegt eigentlich das Problem? Naja, ich möchte, dass du unberührt bleibst. Dann solltest du dir aber eine Zeitmaschine kaufen, die dich weit zurückbietet. Vollkommen übergeschnappt. Na geil. Ausgeflippt und abgehoben. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. What is the shit? Yeah, hey. Yeah. It's time for... Hallo Nachtschwärmer, und ich grüße jetzt den Carsten. Hallo Carsten, grüß dich. Ja. Du machst bei uns im Gewinnspiel mit. Ja. Und ich Postleitzahl 61184. Wo ist das? In Hessen? In Hessen, ja. Ja, ein Google mal da hier. Ja, was ja. denn? So, wie heißt die Lösung? Wer war das? Wolfgang Petri. Wolfgang Petri! Das ist richtig. Danke fürs Mitmachen, Carsten. Jo. I heard you were a while back in '52.

Aber das andere bleibt noch eine Überraschung. Denn Charlie kann nicht zahlen. Samstag, 23. Oktober, Neuried, Altenheim. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie. Ich sage immer Neuried dazu, weil Altenheim, das könnte zu Verwechslungen führen. Neuried Altenheim, so heißt das. Herbert Adam Halle. Na, geht mal auf meine Seite www.charlie2000.de. Da könnt ihr viele Filme und Videos sehen von früher. Zum Beispiel hatte ich mal, vor über 10 Jahren, eine Manta-Party in Neuried-Altenheim. Nachschau mal, da könnt ihr Manta sehen, da schnallt ihr ab. Schaut mal rein. Da gibt es einen Link zur Charlie 2000 Fan-Seite. Da könnt ihr mit einem Klick hier mithören und sehen. Ihr habt eine Webkamera und könnt Sendungen, die ihr verpasst habt, downloaden. Na, wie finde ich das? Einfach gigantisch. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. I'm gonna take you.

jockey vache est de retour. Die richtige Nachtschwärmezeit. Hier geht's ins Wochenende. Wer hat sich noch erinnert? Sesh. Und hier wird's langsam turbulent. Peggy, haltet euch zurück. Du musst noch irgendwas tun, um dir das Leben zu erleichtern. Die Haare auf deinem Rücken rasieren. Die Haare sind nicht grundlos dort. Die halten mir dich nachts vom Leib. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, Meister, die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Yeah.

haben 22.23 Uhr. Und ich grüße alle Nachtschwimmer, die noch dabei sind und die sich zugeschaltet haben. Ihr geht ins Wochenende. Und das nächste Gewinnspiel ist jetzt anhängig. Richtige amtsdeutsche Sprache, anhängig. Hä? Alles klar. Administration and how I remember radio. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Gruppe wird gesucht. Der Name der Gruppe, die das Lied hier darbietet. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt. Es ist die Kurz vor einer Explosion. Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spaß. 0781 504 3311 oder per Mail 98 Studio at hitradio-ohr.de. Wie heißt diese Gruppe? In der Kärntner Straße, da sind Anna. Das ist die Frage. In der Wind hat ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den Null, sieben, acht, eins, 504 3311. Wochenlang glaub ich mir auch. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar der Kunti Sung. Bitte öfters probieren, unser Praktikant Michael hat nur zwei Hände. Die singen her, langsam krieg ich mir Knick nur. Ich frag mich, was ich da tue. Was sie wollen, das sollen sie schreien. Mir kann die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Gerl an zum Rennen mit mir. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kannst ja Angst in wirklich wahr. Sag mal da! Niemals spür ich mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Ich spür höchstens noch in Graz. Sie nahmen Kirchen und Stinaz. Ich brauch kein Gürtel, ich brauch kein Ring. Ich will zurück hinter den Semmering. Nachtschwärmer, jetzt kommen Anrufe ohne Ende, aber alle haben es nicht richtig. Ja, ja, ja, ja. Ich fühle mich da so allein. Braucht eine große Welt. Ich will heim nach Fürstenfeld. Ich will wieder heim. Ich fühle mich da so allein. Super, und ich spiele das so lang, bis rauskommt. Langsam findet der Tag sein Ende und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straße, da sind Anna blowing in the wind. Hat ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den Ohr. Stein. wochenlang steh ich ja da. Wochenlang klag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Jetzt bin ich mal in der Leitung. Und zwar die Angelika aus Oberkirch. Wen meinst du, wer das ist? Ja, ich tendiere zwischen allgemeine Verunsicherung oder Spider-Murphy-Gang. Leider nicht! In der Zeitung, da haben sie geschrieben. Da gibt's eine Szene, da musst du hin. Was die wollen, das sollen sie schreien. Mir kann die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in zum Vier. Fangt der Kerl an zum Rennen mit mir. Schwarze Lippen, grüne Haar. Da kannst ja Angst in wirklich wahr. Sag mal da! Jetzt wird spannend. Ich habe jetzt den Andreas aus Olsbach. Andreas? Olsbach, ja. Ja, was meinst du? Wie heißt die Gruppe? Dorfrock. Dorfrocker. Dorfrock. Nein, leider nicht. Genau. Nicht. Nee. Ich brauche keinen Gürtel, ich brauche keinen Ring. Ich will zurück in den Semmering. Ich brauche nur das bisschen Geld. Für die Fahrt nach Fürstenfeld. Niemand weiß es bis jetzt natürlich. Das darf heute klar sein. Come on. Come on. Let's go. Come on. Come on. Ready to go. 3, 2, 1. Mama Maria. Mama, mama, mama Maria. Immer noch anrufen, Natschwemmer. Fürstenfeld heißt der Song. Und wie heißt die Gruppe? Maria, mama, mama, mama, mama, Maria. Es kommen Anrufe ohne Ende, aber bis jetzt weiß es niemand. Nachtschwimmer, das darf wohl nicht wahr sein. Nach Anruf, keiner weiß es. Ich bring's jetzt nochmal nach Schwärmer. Auf vielfachen besonderen Wunsch. Jetzt Zugabe, Leute! Nach 1, 504, 33 und die 11. Langsam findet doch sein Ende und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straße, da singt einer blau. Und die Frage ist, wie heißt diese Gruppe? Hat ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer Uhr. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang lag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Es ist zum Narrisch werden, keiner will wie singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Sollen sie schreien, mir kann die Szene gestohlen bleiben. 10 zu 4. Fangt der Kindl an zum Ringen hier. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kannst ja Angst im Weg nicht vor. Sag mal da! Niemals spielen mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Ich spiel höchstens noch in Graz. Sinabelkirchen und Stinaz. Ich brauch kein Gürtel, ich brauch kein Ring. Ich will zurück in den Semmering. Ich brauch nur das bisschen Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld. Ich will wieder heim. Ich fühl mich da so allein. Jetzt habe ich den Peter aus Niederschopfheim. Hallo Peter. Hallo Charlie. Lass hören. Die Band heißt Steinbecker, Schießmissel, Schiffskopfix oder auch STS. Leider nicht. Nicht? Von denen ist das Original, aber das hier ist er nicht. Ah, okay. Tschüss. Tschüss. Ja. Auf aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, was erleben, einen heben und ein ganz schönes Erleben. Jetzt kommt das Ding, Mann. Ich rette den Tag, ich sag: Ab geht die Party und die Party geht ab. Geh die Party und die Party geht ab. Geh die Party und die Party geht ab. Und ich sag. Die Lösung mit oder ohne Gewinner. sound. The rhythm is catchy. Think you wanna play with fire? Lift me higher and higher. Hot, hot, closer to me. My heart is the heart of a Cherokee. Move me, groove me. Give me some big fun. Come to the party, my way long. In time. Stop. Play it. Wir haben 22 Uhr 48 gleich und das ist Usura aus alten Tagen. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. We'll be right back.

Die Wahnsinn-Nachtschwärmer. Das nächste Gewinnspiel ist schon in Vorbereitung. Der Edger glüht, denn Charlie gibt Gas. Ja, seine Fans, die brauchen Riesenspaß. Die Bude tobt. Doch Charlie hat alles im Griff. Und die Show mit Charlie ist der Tipp, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Freunde und Schuhverkäufer Al, da unten vor der Türe steht dein Fanclub. Hör mal, Al. Bandi, Bandi, Bandi, Bandi, Bandi, Bandi, Bandi, Bandi. Das ist ja sagenhaft, Al. Komm, begrüß mal deine Leute. Ich komm gleich zurück und du bleibst cool. Ja. Sein.

ist Bond, James Bond. Und ich arbeite im Auftrag von M2. M2 Energy. Meine Mission? Preiskontrolle. Ich bin permanent auf der Jagd nach den günstigsten Strom- und Gastarifen. Meine Kunden? Alle, die nicht mehr als nötig bezahlen wollen. Wie Sie mich finden? Unter www.m2energy.com. City Center Kiel. 10.000 Quadratmeter lichtdurchflutet. Ein Branchenmix, der all Ihre Wünsche erfüllt. 90 Minuten kostenfreies Parken. Lange Öffnungszeiten. Herzlich willkommen im City Center in Kiel. City Center Kiel. Ihr fantastisches Einkaufs- und Erlebnisvergnügen in Kiel. An der B28. City Center in Kiel. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Ja, Charlie 2000 ist nicht nur hier im Studio, sondern auch manchmal unterwegs. Und ladet zum Tanz ein und zu Riesenspaßfeten. Zum Beispiel Samstag, 7. August, MSC Typhoon. Rheinstetten-Mörsch. Das ist am Motorradplatz, In- und Outdoor, also oben näher auch. Aber für ihr wichtig, das solltet ihr vormerken, Nachtschwimmer. Am 18. September, da bin ich in Appenweier in der Schwarzwaldhalle, Samstag 18. Das ist eine Woche nach dem Bühler-Zwetschgen-Fest. Und da haben wir ein ganz spezielles Programm, nicht nur ich, sondern auch noch andere. Das verrate ich mal noch nicht. Große Anlage, Großaufbau und so weiter. Samstag, 23. Neuried Altenheim, die Herbert-Adam-Halle. Nachschmal besucht mich auf meiner Seite www.charlie2000.de. Wenn ihr mal eine Sendung versäumt habt, da ist ein Link drauf zur Charlie 2000 Fanseite. Da kann man Sendungen nachträglich runterladen. MP3-mäßig, ja? Oder ihr könnt aber auch alte Videos von früher sehen. Der absolute Wahnsinn. Schaut's euch an. Und dann bitte, wenn ich schon dabei bin, besucht mich bei Wer kennt wen oder auf Facebook. Und kennt mich. Klickt an. Ich klick zurück. Jetzt kommt gleich nachher unser Gewinnspiel. Soll ich noch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh,

Sonne, Spaß und heiße Flirts. Das ist Sommerurlaub total. Da ist ja alles drin, Nachtschwimmer. Lady Gaga, Beyoncé und Metallica. Ready B? Ready B? Ready B? Go get it, go get it. Übrigens die Auflösung von unserem letzten Gewinnspiel, das war Willi Astor, Nachtschwärmer. Ihr kennt doch Willi Astor. War neulich hier in Offenburg in der großen Halle. Die war genagelt voll. Ein echter Bayer, yo mei. Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag. Nachtschwimmer, hallo Blondis. Aber erstmal, oh ja, die Gewinnerin vom Willi Astor Gewinnspiel. Jo, Gewinner, Entschuldigung, Joachim Lauble aus Hornberg. Wir grüßen nach Hornberg. Gut. Folgendes. Jetzt bei diesem warmen Wetter finden ja viele Feste im Freien statt. Und da war auch oben im Mosemädel so ein riesen Open Air. Und das sind drei Blondinen aus Freudenstadt getrennt und sind dann wieder zurück. Aber das war ja morgens um vier und da haben sie schon einiges getrunken gehabt und sind im Dunkeln rumgeirrt. Wie es kam, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall haben sie dann schließlich irgendeinen Kuhstall gefunden von einem Bauern und da haben sie ein bisschen übernachtet und geschlafen. Gut, am nächsten Morgen, als es wieder so ein bisschen hell wurde, wacht die eine Blondine zufälligerweise unter einer Kuh auf, und zwar direkt unterm Euter. Dann guckt sie so nach oben und sagt so im Delirium, also, hallo Jungs, aber einer muss mich nach Hause fahren. Einer muss mich nach Hause fahren. Ob das einer machen würde? Hallo Nachtschwärmer. Hallo Blondie. Pausenlos, pausenlos geht's hier ran. Ins Wochenende.

hören will, der kann sie runterladen auf der Charlie 2000 Fanseite. Da geht er einfach auf meine Seite www.charlie2000.de und da gibt es einen Link zur Fanseite. Und da gibt es jede Sendung von diesem Jahr runterzuladen. Geht ganz einfach nach Drummer. Oder ihr klickt drauf, ihr könnt auch mithören und sehen. Die Webkamera da oben. Mit einem Blick könnt ihr sehen und hören. Wie finde ich das? Gleich 24 Uhr. Aber hier geht's weiter. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Stark, hä? Wir haben 0 auf 4. Und das ist jetzt die eigentliche Nachtschwärmerzeit, oder? Wie sehe ich das? Freundin Schuhverkäufer hat bei einer Astrologin seine Zukunft erfragt. Ich glaube, das hat mein Horoskop gemeint mit Katastrophe. Kann ich dir irgendwie helfen, Al? Lass mich in Ruhe. Wir schalten um nach China. Lang, Ding, Duk, Duk, Denk, mein Gott. Zeng, Zu, Ha, Gut, Ein, Lung. Warum sind die... Was ich dir koche, stelle ich dir hin. Glaubst du, dass ich deppert bin? Attenzione! Please welcome the new party! Smash it! Fresh! From Italia! Sempre, sempre! Come on, all together! We make a big party tonight! Hey, ragazzi! Action! bei meinen Freunden, hier geht's wieder rund hier. Ich hasse dich, Al. Schmier es. Ach, das ist was mit den Bandys, ha? Bad, du wirst auf keinen Fall Schuhverkäufer. Das wollen wir auch nicht. Jetzt geht's los. Mit unserem Gewinnspiel. Es wird wieder nur ein Name gesucht. 0781 504 33 und die 11. Wer weiß Bescheid, macht Schwärmer. 10, da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt geht die Party richtig los! Wie heißt die Originalgruppe? Von wem kam das? Kommt das? Ich will jetzt alles wackeln sehen! Alle Hände nach oben! Come on! Weiber, Weiber! Was meint ihr? Wie heißt diese Gruppe, die noch unterwegs ist? Besonders der blonde Sänger. Das Lied hier singen heißt Macho. Der hat es mal vor Jahren rausgebracht. Dann hat der Sänger, den wir jetzt suchen, dem verbieten lassen. Dann wurde die Single eingestampft, aber es sind noch Restexemplare da. Wir suchen den Namen dieses Namens, dieser Gruppe und des Sängers. Ist ein Name. Alle Hände leicht unschlagbar. Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas. Ja! Ich drück dich. DJ. In the mix. In the mix. Wir feiern, wir sind Party, wir sind Beste im Chor. aber jetzt hör dir mal das an. Geht das vielleicht auch ein bisschen leiser? Und jetzt bin ich gelandet bei der Carmen. Hallo Carmen. Und guten Morgen, Carmen. Grüß dich. Kann man schon sagen, ja? So, Carmen. Grüß dich, Charlie. Ja, als du das gehört hattest da mit Macho. Yeah. Weiber, Weiber, hast du gleich gewusst, wer es ist? Ja, natürlich. Also, lass hören. Scooter. Scooter, genau. Das war ja nicht so schwierig, gell? Du kriegst eine CD, eine Mix-CD. Danke dir. Wunderbar, danke schön. Tschüss, Carmen. Wir haben einen Freund in Frankreich, der wird gerade 50 jetzt dazu. Ah. Also wenn er im Fall zuhört. Viele liebe Grüße an den Denny. Wunderbar, wir gratulieren mit. Dankeschön. Jo, tschüss. Danke, ciao. David Guetta, aller Orten, überall, oben, unten, hinten, vorne, der Wahnsinn. On the best station, the best station with the best music. Jetzt entführe ich euch in die 90er nach Schwemmer. In die 90er Dancefloor-Zeit. Les jours en stéréo, branché sur ta radio, Electrica, salsa. Immer freitags von 21 bis 1 Uhr. Salsa. Da ist Charlie 2000 hier bei Hit Radio. Und das ist echt Volldampf Radio. Da geht's volle Kanne ins Wochenende. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo.

34. Ja, gerade eben hat der Insider, oder wie das heißt auf dem Mail, das ich vorher vorgelesen habe, geschrieben, er kommt aus... Woher wieder? Ja, Elzach-Brechtal, das kenne ich doch. Das Tal der Liebe. Spezial Dancefloor hier. Freitags, da ist immer was los hier bei mir. Vor allem mit meinem Freund Al, seines Zeichens. Größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Und zwar immer so nach Mitternacht, da hat er seine 5-6 Biere gezischt. Dann wird er mutig. Aber sie auch, die Peggy. Al, nimm mich. Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch schlafen. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Ja, das wird richtig appetitlich, ja? Also, ich ziehe mich jedenfalls aus. Wirf den Film rein, wirf dir einen Pfefferminz rein und dann locken wir die Mumie aus ihrer Gruft. On the best station. The best station with the best music. Jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Joanna, geboren um Liebe zu geben, verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen. Wie ein Stich ins Herz traf mich dein Blick. Ich sah für mich, gab's kein Zurück. Und dein Wunsch flog mir entgegen, doch er machte mich verlegen. Ein Gefühl, das längst verloren schien. Joanna, du geile Sau, geboren um Liebe zu geben. Peter Wackerl. Ehemals ein Hit von Roland Kaiser. 0:40. Ich bin in heftigen Diskussion mit der Frau von meinem Freund Al. Piggy, es war doch mal anders. Wie war es denn am Anfang? Erzähl mal, wie war es denn bei euch am Anfang? Oh ja, da war ich wie verzaubert. Du hast Sport gesehen im Fernsehen im Haus meines Vaters und hast ihm das Bier weggetrunken. Ich sagte, ich liebe dich und du sagtest, halt den Mund, sonst höre ich das Spiel nicht. Oh. Und dann haben wir es getan auf dem Mantel meines Vaters. Du warst echt wie ein Tiger in dieser Nacht. Ja, wer hätte auch gedacht, dass ich dich danach wiedersehe. Schauen wir mal, wie geht's? Alles klar? Also ich habe gerade versucht, hier die Fenster aufzumachen, aber es ist nicht wirklich frischer draußen. Der Planet, der brennt! Ich mache einen kleinen Rückblick. What we gonna do right here is go back. Den Ball jetzt in die Spitze auf Thomas Müller, der legt quer. Da ist keiner, Podolski. Und Tor! Und Tor! Lukas Podolski! Dafür, dass die deutsche Mannschaft einen Einwurf bekommt. Den hat Müller ausgeführt. Lahm, Plan, Klose, Köpf. Klose trifft. Da ist das Tor! Das Tor! Das Thank you. Aussteiger und da zieht Podolski nochmal an, nimmt Müller mit, Müller lässt sein Gegenspiel aussteigen, Müller schießt, Tor! Das 3:0 durch Müller! In der allerletzten Konzentration, vielleicht jetzt, schöner Steilpass auf Özil, ist im 16. Quergelenk, Kakao schießt, Tor! 4:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft! Give me freedom, give me fire! Ja, einige Songs raus zur WM. Auch der hier, das ist ein Spezial. Und einige Kandidaten haben ganz tolle Sachen rausgebracht. Zum Beispiel der Matze Knopf, den bringen wir nachher. Da kamen ein paar Typen raus. Oder ein paar Typen, die haben das rausgebracht, als Argentinien verloren hatte. Und das muss ich jetzt bringen. Nicht Argentinien, die Wahrheit, der Fuß Gottes hat euch besiegt. Eins ist doch klar, der neue Weltmeister Deutschland heißt. Ja, und da haben sie sich geschnitten. Heul doch nicht Maradona. Ist zwar brutal, aber mal ehrlich, das Leben geht weiter. Nächstes Mal werdet ihr nach uns Zweiter. Heul doch nicht Argentinien, die Wahrheit ist auf dem Platz. Ihr habt Gras gefressen, guten Appetit und grüßt uns die Anden. Trotzdem stark, hä? Und dann kam der Matze Knob. Und er hat den schnellsten geschaltet. Oh verdammt, der Pokal ist weg. Wir sind rausfahren nach Haus und Dreck, ohne unseren Pokal. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ich sag, der Pokal ist weg. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ich sag, der Pokal ist weg. Ich war mir sicher, du mein. Doch leider hat's nicht sollen sein. Wir haben alle dran geglaubt, doch kurz vom Ziel wurdest du gerast. Drum steh ich da mit leeren Händen. Wir sind so traurig, sind am Ende. Doch in 4 Jahre kommen wir wieder und machen alle anderen nieder. Pokal ist weg. Ja, genau. Wir kommen wieder. Einfach näher dran. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Come on! Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Come on! Einfach näher dran. Einfach näher dran. Ach, die Zeit vergeht, Nachtschwimmer. Oh, bei meinen zwei geht's wieder rund. Was ist mit euch zwei da? Tja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Vicky, du hattest sie alle. Das hört sich ja wahnsinnig an. Ein absoluter Megaknaller. Circa 94 bis 97. Reverse Nature. Aus der guten alten Techno-Zeit.